Mich verlangt nicht nach Schätzen, nicht nach Ehre der Welt, denn mein Sinn und Verlangen hab ich höher gestellt. Ja, ich wünsche nur eines, meinen Jesus zu sehen und im Buche des Lebens meinen Namen zu sehen, wo die Freude so schön auf den himmlischen Höhen in dem Buche des Lebens einst verzeichnet zu stehen. Zwar die Last meiner Sünden, oh, sie drücket so sehr, ihrer waren so viele wie des Sandes am Meer. Doch im Blute des Lammes meine Rettung ich seh. Wer die Sünde auch blutrot, soll sie werden wie Schnee. Oh, die Freude so schön auf dem himmlischen Höhen, in dem Buche des Lebens einst verzeichnet zu stehen. Oh, die Stadt meines Gottes, wie verlangt mich dahin, wo auf sonnigen Höhen neue Freuden stets blühen. Oh, das Glück der Erlösten auf den himmlischen Höhen, die im Buche des Lebens einst verzeichnet dort stehen. Oh, die Freude so schön auf den himmlischen Höhen, in dem Buche des Lebens einst verzeichnet zu stehen.